geboren war, war die Freude groß, war der Ärger groß. Manch einer weiß das noch, die Landarbeiter und die Weisen kamen als Erste, das Wunder zu sehen, wollten begreifen, erfahren, verstehen. Manch einer weiß das noch, Stunde schlug, damals als Jesus geboren war. Denn dieser Mensch ist Gesetz zum Fall für viele, Gesetz zum Auferstehen. Sein Wort deckt auf, sein Wort macht klar, wir haben gehört, wir werden sehen. Wir haben gehört, wir werden sehen.